hängen bleiben. Mach's dir doch bitte nicht so schwer. Sammelnüsse für den Winter, sei nicht so ein Tagträumer. Pass auf, du bist gerade dabei.